Die Weltöffentlichkeit schätzt den Genossen Kim Il-sung hoch. Der Vorsitzende des brasilianischen Komitees zur Erinnerung an den Staatsführer Kim Jong-il und der Generaldirektor der Firma Max Kemper Petroleum in Malaysia betonten, dass der anti-japanische bewaffnete Kampf des koreanischen Volkes ein Entscheidungskampf mit dem starken japanischen Imperialismus gewesen sei. Sie würdigten die Verdienste von Genossen Kim Il-sung um die Befreiung Koreas, der ohne staatliches Hinterland und Hilfe der regulären Armee den harten anti-japanischen bewaffneten Kampf zum Sieg geführt hatte. Die Zeitung der Demokratischen Republik Kongo, Rabunit, und die Internet-Homepage des Anti-Imperialistischen Forums Deutschlands brachten Beiträge und die thailändisch-koreanische Freundschaftsgesellschaft gab eine Erklärung ab. Darin hoben sie hervor, die progressive Menschheit erinnere sich tief begeistert an den Präsidenten Kim Il-sung, der in einer Generation zwei imperialistische Mächte, die USA und Japan, besiegt habe. Präsident Kim Il-sung, der sich große Verdienste um die Befreiung Koreas und die Sache des koreanischen Volkes für die Souveränität, die Verwirklichung der Souveränität in der Welt erworben habe, lebe im Herzen der Koreaner und der progressiven Menschen der Welt ewig fort.